Zum Tag des leuchtenden Sterns gab es in den Parteien, dem Parlament und den Organisationen von Mexiko Festmeeting, Seminar über die Verdienste von Kim Jong-il, Vortrag, Leseveranstaltung, Bücher- und Fotoausstellung und Filmvorführung. An den Veranstaltungsorten hingen die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Auch ihre unvergänglichen klassischen Werke und die TVRK-Bücher und die Fotos über den Kampf der Armee und des Volkes der TVRK, die beim Aufbau des starken sozialistischen Staates die größte Blütezeit einleiten, waren zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurde der TVRK-Film »Das Feuerwerk des starken aufblühenden Staates« gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in Mexiko teil.